Ermitage aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ermitage. Die Maske der Betrunkenheit hab ich nun abgelegt. Ich bin allein und tue, was ich wollte. Wer jemals über Albernes sich kindlich aufgeregt, der weiß nun endlich, dass ich stets ihm grollte. Ich lächle nur und lächle immer wieder, wieder. Mir hängt die Luft voll Kreischen toller Jubellieder. Ende von Abschnitt 21.